Ein paar Tage nach dem Einmarsch kehrte Ruhe in Paris ein. Es schien, als hätte mit den Deutschen ein fast normaler Alltag Einzug gehalten. Ende Juni eröffneten die Pariser Kinos wieder und es erschienen auch wieder Zeitungen. Als die Apokalypse ausblieb, kehrten die Flüchtlinge in die Stadt zurück. Léon duckte sich und lebte, so gut es eben ging. Sonntags ging er mit Frau und Kindern spazieren, als ob nichts wäre. Die neuen Zeitungen wie den Petit Parisien, L'Oeuvre oder Je suis partout las Léon nicht, weil sie zwar französisch geschrieben, aber deutsch gedacht waren. Léon ging auch nie ins Kino. Er verbrachte seine Abende am Radiogerät. Er hörte Marschall Pétains Ansprache im französischen Radio und General de Gaulles Entgegnung auf BBC France. Hast du ein Recht auf ein schwaches Gehör? Er hörte die Nachrichten der schweizerischen Depeschenagentur über den Krieg in Russland, Nordafrika und Norwegen. Er pinnte in der Küche eine Landkarte Europas an die Wand und markierte den Frontverlauf mit Stecknadeln. Léon hob 9/10 seines Sparguthabens ab und kaufte auf dem Schwarzmarkt Goldbarren, die er unter dem Parkettboden versteckte. Vergeblich hoffte er Tag für Tag, dass ein Lebenszeichen von Louise eintreffe aus jenem Winkel der Welt, in den ihr Dampfer sie getragen haben mochte. Er empfand es als Ironie des Schicksals, dass in jedem Weltkrieg, den er erlebte, dasselbe Mädchen vor seinen Augen spurlos verschwinden musste. Je länger aber die Ungewissheit dauerte, desto mehr zwang er sich, das Ausbleiben einer Nachricht als gutes Zeichen zu deuten. Tag für Tag ging Léon gesenkten Hauptes zum Quai des Orfèvres und verrichtete gesenkten Hauptes seine Arbeit. Gerade viel zu tun hatte er nicht, denn in Paris gab es nun kaum mehr Vergiftungsfälle mit Todesfolge. Es schien, als seien alle Mord- und Suizidpläne in die Tat umgesetzt worden. Und dann kam jener Morgen, an dem Léon wie gewohnt um 7:45 zur Arbeit erschien und den Quai des Orfèvres aufs Neue schwarz von Polizeibeamten vorfand. Am Ufer der Seine lag verteut ein Schleppkahn, den Léon als einen der beiden Kähne erkannte, die am 12. Juni mit ein paar Millionen Karteikarten flussaufwärts geflohen waren. Was ist denn los? Was soll los sein? Die Deutschen haben den Kahn erwischt. Nur diesen einen? Der andere ist nach Rouen entkommen. Sondereinsatz der Police Judiciaire nach Kriegsrecht. Die rechtswidrig verschleppten Akten aus Büro 205 müssen zurück an ihren ordnungsgemäßen Standort gebracht werden. In Büro 205 setzten sich Polizeipräsident Langeron und ein Deutscher mit senfbraunem Mantel und roter Armbinde an den großen Schreibtisch, öffneten den einen oder anderen Karton und erkannten, dass das Aktenmaterial erheblichen Schaden genommen hatte. Im Schleppkahn hatten sich Kanalratten, Käfer und Würmer eingenistet, durch die Ritzen des Rumpfs war Wasser eingedrungen. Noch vor der Mittagspause fällten Langeron und der Deutsche den Entscheid, sämtliche 3 Millionen Karteikarten und Aktenstücke abschreiben und ordentlich ablegen zu lassen, in neuen Karteikästen und Hängeregistraturen. Léon Le Gall war nun also wochenlang damit beschäftigt, slawische Namen zu entziffern und auf blütenweiße Karten zu übertragen. Wichnewski, Büchnewski, Wistnewski, Wichnewski. Dazu Aaron, Abraham, Ahmed, Alexander, Alexander, Alexei, Alois und Rue de Rennes, Rue de Capucin, Rue Saint-Denis, Rue Barbès, sowie Jude, Jude, Jude, Jude, Kommunist, Kommunist, Kommunist, Kommunist, Freimaurer, Zigeuner, Anarchist, abartig, amoralisch, arbeitsscheu, Alkoholiker, aggressiv, schizophren, mannstoll, rassisch, unrein. Léon ergab sich in diese Arbeit mit einer Abscheu, die er letztmals im Alter von 16 Jahren empfunden hatte, als er an schulfreien Nachmittagen zur Strafe seitenweise Vergil hatte abschreiben müssen, während am Strand von Cherbourg das Meer die interessantesten Dinge an Land spülte. Mit dem Unterschied, dass die Strafarbeit sich diesmal zusätzlich anfühlte, als sei der Lehrer wahnsinnig geworden und halte ihm eine durchgeladene Pistole an die Schläfe. Dabei waren die Deutschen, das musste Leon zugeben, im persönlichen Umgang von erlesener Höflichkeit. Jeden Abend, kurz vor Dienstschluss, machte der Mann mit dem senfgelben Mantel die Runde durch die Abteilungen der Police Judiciaire und sammelte die kopierten Akten ein wie ein Imker den Honig. Der Mann hieß Knochen. Helmut Knochen. Eines Tages im September aber tauchte er schon früh morgens auf. Guten Morgen. Darf ich reinkommen? Oder soll ich später nochmal vorbeischauen? Treten Sie ein. Ich will Sie keinesfalls von der Arbeit abhalten, ja? Treten Sie bitte ein. Danke. Sehr freundlich. Ich muss Sie aber enttäuschen. So früh am Morgen habe ich erst 2 abholbereite Kopien. Die Akten, bitte. Die vergessen wir jetzt erstmal, ja? Schauen Sie, ich habe uns was mitgebracht. Sie erlauben? Auf das Zeichen von Hauptsturmführer Knochen brachte ein Soldat ein Tablett herein. Echter arabischer Mokka. Das was anderes als Ihre gefilterte Kriegsbrühe aus gerösteten Eicheln, die Sie sich hier auf Ihrem Bunsenbrenner zusammenbrühen. Ich danke Ihnen, aber mein Kreislauf... Ach, Unsinn. So ein kleiner Mokka hat noch niemanden umgebracht. Ich schenke Ihnen ein, ja? Sie erlauben? Sahne? Zucker? Nichts, nein. Danke. Wie Sie wollen, Monsieur Legal. Ja. Sagen Sie mir, Ihr Arbeitsplatz, ist der soweit in Ordnung? Aber ja. Das freut mich. Denn schauen Sie, mir ist wirklich daran gelegen, dass Sie hier unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können. Ich danke Ihnen. Na, eine prächtige Aussicht haben Sie von hier oben. Paris ist doch eine herrliche Stadt. Die schönste Stadt der Welt, würde ich meinen. Dagegen ist Berlin ein preußisches Provinzkaff. Habe ich recht? Wie Sie meinen, Monsieur. Großartig. Die Aussicht ist großartig. Hier drin hingegen ist die Beleuchtung doch, wie soll ich sagen, ein wenig lasch. Sind Sie sicher, dass Sie für Ihre Schreibarbeit genug Licht haben? Ich komme zurecht. Wirklich? Es freut mich. Denn schauen Sie, ich habe hier die letzten 100 von Ihrer Hand kopierten Karten. Und das hier sind die entsprechenden Originale. Wissen Sie, was mir beim Vergleich der beiden Kästen aufgefallen ist? Was? Na, mir ist aufgefallen, dass Ihnen beim Abschreiben ziemlich viele Fehler unterlaufen. Deshalb bin ich auf den Gedanken gekommen, dass vielleicht die Lichtverhältnisse hier drin nicht ganz optimal sein könnten. Das ist mir nicht aufgefallen. Na, hier zum Beispiel, ja? Hier steht Jaruzelski mit Y statt Jaruzelski mit J. Und wenn nun diese Karte alphabetisch korrekt unter Y eingeordnet wird, dann finden wir den Mann nie wieder. Verstehen Sie, Monsieur Legal? Jawohl. Natürlich schreien meine Kollegen von der SS bei so vielen Fehlern gleich Sabotage und Hochverrat. Ja? Haben Sie schon Bekanntschaft mit der SS gemacht? Nein. Knochen schnippte mit den Fingern und der Soldat brachte eine große Tischleuchte mit verspiegeltem Schirm. Das hier ist eine Siemens. Der Mercedes unter den Tischlampen. Gar kein Vergleich zu Ihrer Funzel, ja? Also, wenn Sie hier noch bitte den Empfang quittieren wollen. Jawohl, Monsieur. Und der Kaffee? Was ist mit dem Kaffee? Brauchen Sie für den keine Quittung? Sie machen sich lustig über mich, Legal. Das ist ungerecht. Ich bin kein Pedant. Ich selbst brauche gar nicht eine Quittung. Persönlich neige ich zur Ansicht, dass uns das Leben für alles irgendwann eine Quittung ausstellt. Ist es nicht so? Selbstverständlich. Also, auf Wiedersehen, Legal. Bis heute Abend. Auf Wiedersehen. Ah, beinahe hätte ich es doch vergessen. Sie sollen im Kindergarten an der Rue Le Jeune vorbeischauen. Ihre kleine Tochter soll mit einem Pflasterstein ein Fenster im 3. Stock eingeworfen haben. Muriel? Das ist natürlich Quatsch. Wie sollte ein 4-jähriges Mädchen einen Pflasterstein zur 3. Etage hochwerfen, nicht wahr? Aber vielleicht ist es doch besser, Sie schauen am Mittag vorbei. Die Kleine wurde in den Kohlekeller gesperrt und holt sich die Seele aus dem Leib. Ja. Moment! Keine Hektik. Monsieur Legal. Sie schreiben hier fleißig 2 Stunden weiter. Dann ist Mittag und Sie gehen in die Rue Le Jeune. Jawohl. Und wenn der Rektor ihr Töchterchen nicht aus dem Kohlekeller entlassen will, bestellen Sie ihm Grüße vom Hauptsturmführer Knochen. Das sollte dann helfen. Auf Wiedersehen, Monsieur. Und frohes Schaffen! Dann kam der Winter 1940, 1941 und es wurde kalt in Paris. Benzin und Diesel wurden rar. In den Cafés drängten sich die Leute um die Wärme der Kaffeemaschine und allen konnte man ansehen, dass sie aus Wohnungen geflohen waren, in denen es kaum wärmer war als auf der Straße. Die Le Galles gingen in langen Strümpfen, Handschuhen und Wollpullovern zu Bett. Frühmorgens kratzten sie ihre gefrorene Atemluft von den Fensterscheiben. Da Leon und Yvonne sich noch lebhaft an den Ersten Weltkrieg erinnerten, hatten sie vom Tag der Kriegserklärung an Notvorrat herbeigeschafft, so viel sie nur konnten. Am schwersten war dieser Winter für Yvonne. Wenn eines ihrer Kinder hustete, besorgte sie unter Einsatz von Lügen, Falschgeld und mittels ihres Dekolletés Honig, Lindenblütentee und Cyrulin. Und als das Wasser in der Küche gefror, fällte sie am heiterhellen Nachmittag vor der rumänisch-orthodoxen Kirche unter den Blicken mehrerer Schaulustiger eigenhändig eine kleine Akazie, schleppte den ganzen Baum nach Hause und zerkleinerte ihn im Innenhof zu Brennholz. Mein geliebter Leon. Medine. Am Ufer des Senegal-Flusses. 24. Dezember 1940. Mein geliebter Leon. Lebst du noch? Ich lebe noch. Eben habe ich die Überreste eines außerirdisch zähen Hühnchens, das ich am Mittag gegessen habe, über die Mauer der Terrasse in den Senegal-Fluss geworfen. Jetzt balgen sich die Zwergkrokodile darum. Bald wird die Sonne untergehen und der Muezzin zum Abendgebet rufen. Dann bricht die Stunde der Stechmücken an. Die verbringe ich in unserer Festung im Rauchsalon der Offiziersmesse, die dicke Mauern aus Stein hat und dichte Moskitogitter vor den Fenstern. Im Rauchsalon leisten mir der Festungskommandant, seine zwei Sergeanten und meine beiden Kollegen von der Banque de France Gesellschaft. Mit von der Partie ist außerdem Giuliano Galliani, der spuckende Funker. Du erinnerst dich? Wenn die Glocke zum Essen ruft, ziehen wir um in den Salon, wo sich über dem Esstisch mächtig kreischend ein Ventilator mit rostzerfressenen Rotorblättern dreht. Unsere Arbeitsaufseher haben bei dieser Hitze große Schwierigkeiten, die Leute bei der Stange zu halten. Jeder Afrikaner verdrückt sich sofort in den Schatten, wenn die Nilpferdpeitsche außer Sicht ist. Die Malinké, die Wolof und die Toute Couleur haben sich ja auch nie leidenschaftlich darum beworben, für uns hier kostenlos maluchen zu dürfen. Trotzdem wundern wir uns täglich aufs Neue, dass unsere Arbeitsaufseher die Gastfreundschaft mit der Nilpferdpeitsche einfordern müssen. Das ewige Peitschen und Prügeln, das Geschrei und das Blut und die Demütigungen schlagen hier allen aufs Gemüt. In den ersten Wochen habe ich mich oft gefragt, wie diese Peitschenschwinger es nur zustande bringen, so frei von jeder Menschlichkeit zu sein. Vielleicht ergeht es uns hier ganz ähnlich wie den deutschen Besatzern in Paris. Die sind ja dem Vernehmen nach auch ein bisschen unglücklich darüber, dass die Franzosen sie als Gäste einfach nicht richtig lieb haben wollen, obwohl sie doch die Panzer vor der Stadt haben stehen lassen und auch sonst recht artig sind. Eine eigenartige Sache ist das, dass der Prügler, wenn er mal für 10 Minuten die Peitsche beiseite legt, vom Geprügelten immer gleich geliebt werden will. So gibt es keinen Tag und keine Stunde, da ich dir nicht dieses oder jenes erzählen möchte und mir nicht wünschte, dass du hier wärst und sehen könntest, was ich sehe. Es ergeht mir noch immer so, dass ich mich dir umso näher fühle, je weiter ich von dir weg bin. Zu gern wüsste ich, weshalb sich das nicht geändert hat über die Jahre, Denn so großartig und einzigartig bist du ja nun, seien wir ehrlich, auch wieder nicht. Jetzt gerade, da ich dies schreibe, fängt dieser Vogel wieder an, der mich zum Wahnsinn treibt. Er ruft. Stundenlang, tagelang und nächtelang mit einer Ausdauer, die seine Kräfte eigentlich übersteigen müsste. Immer nur dieses. Er treibt mich dermaßen zur Weißglut, dass ich schon mehr als einmal mit der Pistole ins Freie gelaufen bin und das Vieh totgeschossen hätte, wenn ich es nur im Geäst der Akazie, in der es wohl sitzt, hätte ausmachen können. Und du? Lebst du überhaupt noch? Mein kleiner Leo. Hast du Hunger, während ich mich über mein zähes Hähnchen beklage? Müssen deine Kleinen frieren, während mir der Schweiß von der Stirn in die Augen läuft? Wird geschossen in den Straßen von Paris? Fallen Bomben vom Himmel? Ach, ich möchte alles wissen und weiß doch, dass du mir nicht antworten kannst. Du brauchst es gar nicht zu versuchen. Wir erhalten seit Monaten keine Post mehr und Telefon und Telegraph sind schon lange tot. Ich bin in furchtbarer Sorge um dich. Zwischen uns liegen 4500 Kilometer. Uns trennt ein Ozean und die größte Wüste der Welt. Und zwischen uns stehen die Nazis und die Faschisten und die Alliierten, sowie, falls das noch nicht genug sein sollte, Marschall Pétain und General de Gaulle, sowie Franco und Hitler. Und fast alle von denen sind hinter uns her. Hinter mir zumindest, oder ich stelle es mir vor. Wir sind abgeschnitten von der Heimat. Wir erhalten längst keinen Lohn mehr und haben keine Ahnung, wann die Ablösung kommt und ob überhaupt noch eine kommen wird. Was mich zermürbt, Leon, das ist die Abwesenheit von Beton und elektrischem Licht, von Buchhandlungen und Bäckereien, das Fehlen öffentlicher Parkbänke und regnerischer Sonntagnachmittage, die man im Kino verbringt. Ich küsse dich zärtlich, mein lieber Leon. Und glaube gewiss, dass wir eines Tages wieder vereint sein werden. Deine Louise. PS. Die beiliegende Fotografie habe ich an der Gare de Lyon wenige Minuten vor der Abreise in einem Fotomatonkasten gemacht. Beachte bitte die weiße Strähne an meiner rechten Schläfe. Die finde ich sehr apart. Am 8. Juni 1941 kam der kleine Philippe zur Welt. Als die Wehen einsetzten, holte Leon ein Fahrradtaxi, begleitete Yvonne zur Maternité am Boulevard du Port-Royal und fuhr im selben Taxi wieder nach Hause, um den Schlaf der Kinder zu bewachen. Er verbrachte den Rest der Nacht in seinem Sessel am offenen Wohnzimmerfenster. Einmal hörte er aus dem Kinderzimmer ein Wimmern, wahrscheinlich von der kleinen Muriel, die unter Albträumen litt, seit sie in den Kohlenkeller gesperrt worden war. Der 8-jährige Robert und der 11-jährige Yves lagen in ihrem gemeinsamen Bett beim Fenster so weit als möglich auseinander und ließen beidseits Beine und Arme über die Bettkanten baumeln. Der 16-jährige Michel schlief nicht mehr im Kinderzimmer, sondern oben unter dem Dach. Als der Morgen dämmerte, schreckte Leon aus seinem Sessel hoch. Draußen hatte eine Bremse gequietscht. Vor der Tür stand das Fahrradtaxi. Daneben Yvonne. Seit er Yvonne in der Maternité der Obhut einer Krankenschwester übergeben hatte, waren keine 4 Stunden vergangen. Leon stürzte ihr in der Eingangshalle entgegen, nahm ihr die Tasche ab und schob bei dem Bündel, das sie auf dem Arm trug, eine Stofffalte beiseite. Ist alles dran? Alles dran. 2,8 Kilo. Was ist es? Ein kleiner Philipp. Philipp? Mhm. Und du, alles in Ordnung? Aber ja, es ging ganz leicht. Trotzdem hättest du dich in der Maternité ausruhen sollen. 3 oder 4 Tage. Wozu denn? Wir wären schon zurechtgekommen. Ich werde euch schon nicht gleich wegsterben. Was würde ich anfangen ohne dich? Und ich ohne dich? Ich liebe dich. Ich weiß. Ich dich auch, Leon. Das kam unvorbereitet und überraschend für sie beide. Sie hatten diese Worte seit vielen Jahren nicht mehr ausgesprochen. Tags darauf ging Leon wieder ins Labor, wo er seit bald einem Jahr mit Kopistenarbeit beschäftigt war. Jeden Morgen um 8:30 lag auf seinem Schreibtisch ein Stapel von 100 gewellten, zerfledderten Karteikarten, deren Inhalt er zu entziffern und auf blütenweiße neue Karten zu übertragen hatte. Aus Rücksicht auf seine Kinder achtete Leon nun darauf, nicht mehr zu viele Fehler zu machen. Den arabischen Mokka jedoch, den Hauptsturmführerknochen ihm Woche für Woche zukommen ließ, trank er nicht. Er stellte die Packungen ungeöffnet in den Schrank. Auch die neue Tischlampe hatte er aufs Fensterbrett neben seinem Schreibtisch verbannt und schließlich, nachdem der Hauptsturmführer sich monatelang nicht hatte blicken lassen, weggeräumt und gegen eine alte Funzel ausgetauscht. Eines sonnigen Morgens war alles wieder anders. Als er ins Labor kam, stand auf seinem Schreibtisch die Siemens-Lampe. Guten Tag, Herr Hauptsturmführer. Lange nicht mehr gesehen. Standartenführer, bin befördert worden. Gratuliere. Ich bin hier, um Sie zu warnen, Le Gall. Sie gefallen sich wieder als Saboteur, das kann ich nicht durchlassen. Also, sehen Sie sich vor, ich warne Sie. Herr Standartenführer, ich gebe mein Bestes. Was stört Sie an dieser Tischlampe? Stört es Sie, dass sie von Siemens ist? Ich habe empfindliche Augen, das grelle Licht blendet mich. Die alte Lampe... Schnauze! Die Lampe bleibt, wo sie ist. Und jetzt machen Sie mir einen Kaffee. Ich bin müde und schön stark, wenn ich bitten darf. Filterkaffee oder Mokka? Mokka! Mit Ihrer Kriegsbrühe bleiben Sie mir vom Leib. Als am folgenden Montag wiederum die wöchentliche Viertelkilo-Packung Mokka auf seinem Tisch lag, steckte sie Leon in seine Mappe und trug sie nach Hause. Was ist das? Deutscher Mokka. Schaff das Zeug aus dem Haus, ich will es hier nicht haben. Was soll ich deiner Meinung nach damit anfangen? Geh in die Rue du Jour, hinter den Hallen. Dort gibt es eine Auberge du Beaunoir, da fragst du nach Monsieur Renaud. Der bringt dich zu einem Hutmacher in der Rue Voltaire und der wird dir einen guten Preis geben. Was mache ich mit dem Geld? Etwas Gescheites. Leon erhielt für das Viertelkilogramm Kaffee ein Bündel Banknoten, das fast der Hälfte seines monatlichen Salärs entsprach. Die abschließbare Schublade in seinem Schreibtisch füllte sich rasch mit sehr viel Geld. Lange Zeit war Leon nicht klar, was er mit dem Reichtum anstellen sollte, den ihm Standartenführer Knochen sozusagen mit vorgehaltener Pistole aufdrängte. Mit Sicherheit wusste er nur, dass er sich die Demütigung ersparen wollte, persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Im Untersuchungsrichteramt gab es einen Schreibgehilfen namens Heinzer, dessen elsässisches Anwaltspatent war nach 1918 nichts mehr wert gewesen. Er wohnte in einer feuchten Dreizimmerwohnung hinter der Bastille mit seinen 6 Kindern, seiner tuberkulösen Ehefrau und seiner trunksüchtigen Schwester. Für diesen Unglücksraden tippte Leon einen pompösen Briefkopf, in dem in vielfacher Wiederholung die Begriffe Ministère, République und Sécurité sowie Président National und de France vorkamen. Dann schrieb er: einmalige Nachzahlung von nicht geleisteten Kinderzulagen Februar 1932 bis Oktober 1941, setzte einen astronomisch hohen Betrag ein und legte die entsprechende Anzahl Banknoten dazu. Der Telefonistin schickte er eine Steuerrückvergütung, einem Kollegen vom Fotolabor die Nachzahlung einer Fahrtkostenpauschale für die letzten 5 Jahre. Und seiner Tante Simone in Caen ließ er eine nachträgliche Entschädigung für die Einquartierung von Kriegsvertriebenen 1914 bis 1918 zukommen. Dann kam der Tag, an dem morgens bei Arbeitsbeginn keine Karteikarten mehr auf Leons Schreibtisch lagen. Keine alten, wasserbeschädigten und auch keine neuen, unbeschriebenen. Leon sah sich im ganzen Labor um, dann setzte er sich hin und wartete. Aber Standartenführer Knochen und sein Adjutant ließen sich nicht mehr blicken. Die Kaffeelieferungen blieben aus. Anfang Februar 1942 tauchte in Leons Labor ein Jules Caron aus der Buchhaltung auf. Macht es dir etwas aus, wenn ich die Tür schließe? Bitte sehr. Ich bin hier. Versteh mich nicht falsch. Die Leute reden. Über mich? Die Leute sagen, du hast Geld. Mir ist egal, was du treibst. Ich mach's kurz. Willst du mein Boot kaufen? Wie bitte? Ich muss verschwinden. In die freie Zone. Heute Abend noch. Wieso? Frag nicht. Die Warnung war deutlich. Ich brauche Geld für mich und meine Familie. 5000 Francs. Wirst du mir helfen? Leon öffnete die Schublade, zählte 5000 Francs ab und noch 1000 dazu. Während er das Bündel über den Tisch schob, streckte ihm Caron einen Schlüsselbund entgegen. Das Boot heißt Fleur de Miel. Hellblauer Rumpf, weiße Kabine, rot-weiß karierte Vorhänge. Ich will dein Boot nicht. Den Motor musst du alle 2 Wochen anwerfen, sonst bekommt er Standschäden. Ich will es nicht. Wenn der Krieg vorbei ist, hole ich mir den Kahn wieder und gebe dir das Geld zurück. Vergiss das Geld. Dann vergisst du, dass das Boot jemals mir gehörte. Leon blieb auf der Quaimauer stehen und betrachtete die Fleur de Miel. Sie war übersät mit Möwenkot. In den Ecken lag Laub und am Schiffsrumpf hatte sich unter der Wasserlinie ein zotteliger Pelz von Grünzeug festgesetzt. Aber die Planken schienen in Ordnung und die Fugen frisch kalfatert und der Lack war einwandfrei. Die rot-weißen Vorhänge waren sorgfältig zugezogen und das Vorhängeschloss an der Kabinentür war unversehrt. Leon atmete tief durch und ging mit einem großen Schritt an Bord. In jener Sekunde war er sich ganz sicher, dass er dieses Boot niemals mehr hergeben und mit niemandem teilen würde. Er würde keine Gäste empfangen und überhaupt würde er keiner Menschenseele die Existenz dieses Bootes verraten. Es gehörte ihm ganz allein und niemandem sonst. Medin, Juli 1943. Mein lieber alter Leon. Mein lieber alter Leon. Ich ersaufe wieder mal im Wasser. Wasser von oben, Wasser von unten, Wasser von vorne und hinten, Wasser von der Seite. Das Wasser quillt aus den Erdlöchern und tropft von den Wänden. Es fällt vom Himmel, verdampft auf dem heißen Boden und kehrt in den kalten Himmel zurück, um sofort wieder herunterzufallen und ein nervenzerfetzendes Staccato auf den Blechdächern zu trommeln. Keinen Schritt kann ich vors Haus tun, ohne knöcheltief im Schlamm zu versinken. Der Schlamm quillt zwischen meinen Zehen hervor und dringt mir unter die Nägel. Ich habe schon Pilze und Flechten auf der Kopfhaut und Wahnvorstellungen von Maden und Würmern. Und meine Füße haben vom roten Schlamm eine Tönung von Terrakotta angenommen, die ich auch mit noch so kräftigem Schrubben nicht mehr wegbringe. Es wird allmählich Zeit, in den kühlen Norden zurückzukehren. Es ist nun schon die 3. Regenzeit, die ich hier verbringe. Die Zeit vergeht rasch. 3 Monate noch, dann trocknet die Welt wieder. Wie oft hast du mir in der Zwischenzeit geschrieben, Leon? 10-mal? 100-mal? Es ist nie ein Brief von dir hier angekommen. Ich hatte dich ja gewarnt. Überhaupt kommt rein gar nichts jemals hier an. Ob ich dich vergessen habe? Na, ein wenig schon. Es hat ja keinen Sinn, sich hier Tag für Tag vor Sehnsucht zu verzehren. Und doch habe ich dich, daran ändert sich nichts, immer bei mir. Es ist sonderbar. An meinen Vater und meine Mutter habe ich nur noch vage Erinnerungen. Von den Gefährten meiner Kindheit weiß ich kaum mehr die Vornamen. Aber dich habe ich ganz lebhaft vor mir. Die Liebe ist doch eine Anmaßung, nicht wahr? Da wir schon beim Thema sind, kann ich dir mitteilen, dass der Funker Galliani seit gut einem Jahr, wie man so sagt, mein Liebhaber ist. Du lachst? Ich auch. Es begann eines Abends vor gut einem Jahr im Raucherzimmer der Offiziersmesse. Ich hatte einen Anfall von Schwermut und verbarg ihn vor den anderen, indem ich Witze riss und besonders laut lachte. Da stand Giuliano Galliani auf und ging hinter meinem Sessel zur Kommode. Und im Vorbeigehen legte er mir beiläufig die Hand auf die Schulter. Dafür war ich dankbar. Als nach Mitternacht alles schlief, bin ich in sein Zimmer gegangen und habe mich wortlos zu ihm ins Bett gelegt. Er hat nichts gesagt und nichts gefragt und ist zur Seite gerutscht, als wäre er es seit vielen Jahren gewöhnt, dass ich mich zu ihm ins Bett lege. Und dann hat er mich genommen, wie ein Mann das tun muss. Ohne große Worte. Wir haben von Stalingrad gehört. Ein paar Wochen oder Monate noch, sagt unser Kommandant, dann tragen wir unsere Kisten zur Bahn und fahren über Dakar und Marseille heim nach Paris. Was ich tun werde, wenn ich an der Gare de Lyon aus dem Zug steige, weiß ich genau. Ich werde an deiner Tür klingeln. Und wenn du da noch da bist, falls du und deine Frau und deine Kinder alle überlebt habt, werde ich eintreten und euch reihum küssen. Sei am Leben, Leon. Auf sehr bald. Deine Louise. Leon verbrachte nun all seine Mittagspausen auf der Fleur de Miel. Natürlich wusste Yvonne längst um das Hausboot, denn aus Sicherheitsgründen hatte sie darüber Bescheid wissen müssen, ob der Ehemann in seinen unbeobachteten Stunden Dummheiten trieb, die der Familie gefährlich werden konnten. Weil er das nicht tat, war ihr das Boot egal. Sie erwartete von Leon nicht mehr und nicht weniger, als dass er seinen Beitrag zur Nahrungsbeschaffung und zum Schutz der Sippe leistete. Dafür gewährte sie ihm alle Freiheiten, forderte von ihm keine Gefühle und behelligte ihn auch nicht mit solchen. Vor ein paar Jahren noch hatte Leon an Yvonnes herber, vor der Zeit gealterter Art gelitten. Jetzt aber empfand er nur mehr Dankbarkeit und Hochachtung für die selbstlos kämpfende Löwin, zu der Yvonne in den Kriegsjahren geworden war. Jahrelange Anstrengung und Angespanntheit stand Yvonne allerdings ins Gesicht geschrieben. Ihre Augen waren wimpernlos und ihre Wangen hohl. Ihr langer, einst elegant geschwungener Hals war straff gereckt und von Sehnen und Adern durchzogen. Sie hatte breite, eckige Schultern und keine Brüste mehr. Ihr Bauch war unter den Rippen hohl. An ihrer Wohnungstür hatte sie zwei Fluchtkoffer abgestellt und sie konnte nicht anders, als mehrmals täglich nachzuschauen, ob sie auch wirklich nichts einzupacken vergessen hatte. Erst als sie ihre Schuhe nicht mehr auszog, um jederzeit bereit zu sein, rief Leon sie sanft zur Ordnung und sagte, dass man doch im Interesse der Kinder ein Mindestmaß an Formen einhalten müsse. Jeden Abend, pünktlich um 7, stellte Leon das Radiogerät ein, legte das Ohr an den Lautsprecher und nahm, als sei die Stimme des Sprechers eine Kostbarkeit, die man keinesfalls vergeuden durfte, die Nachrichten von BBC in sich auf. So erfuhr er von Stalingrad und der Landung in Anzio, von der Operation Overlord und von den Bombennächten in Hamburg, Berlin und Dresden. Nie hätte Leon es sich träumen lassen, dass er die Hände reiben würde bei der Nachricht vom Brand Charlottenburgs. Verwundert stellte er fest, wie heiß in ihm der Wunsch brannte, dass der Bombenhagel von nun an Nacht für Nacht anhalten möge, bis auf Gottes weitem Erdenrund kein einziger Deutscher mehr am Leben war. Der Sommer 1944 war schön und warm. Der 4. August war der bis dahin heißeste Tag des Jahres. Leon ging in der Abenddämmerung nach Hause. Als er am Eingangstor des Musée de Cluny vorbeikam, stand im Schatten des Torbogens ein Mann mit tief ins Gesicht gezogener Schiebermütze. Leon witterte Gefahr. Er beschleunigte seine Schritte und wandte den Blick der anderen Straßenseite zu. Hände hoch! Entspann dich, Leon. Ich mache nur Spaß. Verzeihen Sie, kennen wir uns? Ich bringe dir deine 400 Francs zurück. Martin! Wir hatten die Dauer des Krieges damals auf 3 bis 4 Jahre geschätzt. Gar nicht schlecht. Ja. Seit wann bist du zurück? Ein paar Tage. Lange dauert's jetzt nicht mehr. Die Amerikaner sind schon in Rouen. Und wir selbst haben 5000 Mann in der Stadt. Wer ist wir? Léonce Clochard-Martin zog ein weißes Stück Stoff aus der Jackentasche. Es war eine Armbinde der Force Française Libre. Bald wird abgerechnet. Wir werden nicht zimperlich sein. Verstehe. Ich bin nicht sicher, ob du verstehst. Du solltest dich vorsehen. Man spricht über dich, weißt du? Über Nein. den Kaffee, den die SS dir geschenkt hat. Über dein Hausboot und über deine Geldgeschichten. Aber ich... Für solche Sachen wird es in den nächsten Tagen Backpfeifen geben. Unsere Leute sind wütend, das musst du verstehen. Ich bin auch wütend. Und gerade du müsstest doch wissen, dass... Ja, aber die anderen wissen es nicht. Deshalb musst du für ein paar Wochen verschwinden. Jetzt gleich, sofort. Dann kannst du wiederkommen und deine Kaffeegeschichten erklären. Wohin soll ich denn gehen? Es ist Sommer. Gönn deiner Familie ein paar Wochen Ferien am Meer. Aber ich muss Hier sind 2 Passierscheine. Der eine ist für die Deutschen, der andere für unsere Leute. Es wäre gut, wenn du die Scheine nicht verwechseln würdest. Ja, verstehe. Rückfahrt nicht vor dem 26. September. Mhm. Der Zug nach Bordeaux fährt morgen früh um 8.27 Uhr. Vertrau mir, Leo. Und jetzt geh nach Hause und pack deine Koffer. Ja. Léon empfand es als Ironie des Schicksals, dass er schon zum 2. Mal in seinem Leben die Endphase eines Weltkriegs am Strand verbrachte. Während die FFL erstmals wieder die Trikolore auf dem Eiffelturm hisste, war er damit beschäftigt, aus einem Stück Treibholz ein Segelboot für den kleinen Philipp zu schnitzen. Und er hielt gerade Mittagsschlaf, als General von Choltitz gegen den ausdrücklichen Zerstörungsbefehl Hitlers die Stadt Paris kampflos und unversehrt an Leclerc übergab. In der Nacht, in der die deutsche Luftwaffe ihren ersten und letzten Angriff auf Paris flog, saß er mit Yvonne unter freiem Sternenhimmel auf dem Balkon ihres Hotelzimmers. Sie schauten auf den Ozean hinaus und tranken dazu eine Flasche Bordeaux. Und danach einen Cognac. Und dann noch einen. Und zum Abschluss ein Bier. Die Nachricht vom Abzug der Wehrmacht erreichte die Familie Le Gall nachmittags um 3:15 unter ihrem selbstgebauten Sonnendach. Ich glaub's erst, wenn de Gaulle im Radio spricht. Er war doch gestern schon im Radio. Aus Paris will ich ihn hören. Und im Hintergrund müssen die Glocken von Notre Dame klingen. Wenn er schlau ist, macht er das. De Gaulle ist schlau. Weißt du, was ich jetzt will, Leon? Hä? Ein Rindsteak an Pfeffersoße mit Pommes frites. Dazu ein Schluck Bordeaux, und zwar vom Guten, und danach Ziegenkäse und Roquefort. Und zum Nachtisch eine Crème Brûlée. Andern Tags hatte General de Gaulle tatsächlich die Schlauheit, seine Radioansprache vom Geläut der Notre Dame begleiten zu lassen. Als die Glocken und der General verstummt waren, lief Yvonne in die Hotelküche. Wildschweinterrine? Ja. Forelle blau mit Steinpilzrisotto? Coupe Colonel? Blutwurst, Pommes dauphinoise und Rotkraut, Crêpe, Suzette. An jenem 26. September 1944, an dem Léon Le Gall mit seiner Familie in die Rue des Écoles zurückkehrte, endete am Senegalfluss wieder einmal die Regenzeit, als ob jemand den Wasserhahn zugedreht hätte. Die Nachricht von der Befreiung von Paris hatte sich in Windeseile in die hintersten Winkel Französisch-Sudans verbreitet. Und wie von Zauberhand waren über Nacht die wichtigsten Einrichtungen der kolonialen Welt zu neuem Leben erwacht. Übers Land trafen wieder Eisenbahnzüge ein und über den Senegalfluss Dampfschiffe. Das Telefon funktionierte wieder und die Post brachte Zeitungen. Aber der Sonderzug, der Louise Janvier und das Gold abholen sollte, kam nicht. Im März 1945 endete die Trockenzeit. Es wurde wieder heiß und feucht. Der Funker Galliani holte seinen Regenschirm hervor und stapfte fluchend durch den Schlamm, vermeldete die Befreiung von Auschwitz und die Zerstörung von Dresden, hob anklagend die Arme gen Himmel und fragte die Geier in den Bäumen, weshalb um Jesu Maria willen man ihn nicht endlich nach Hause fahren lasse. Luise saß auf ihrem Koffer und wartete. Galliani meldete die Konferenz von Jalta, den Prozess gegen Marschall Pétain und schließlich den Bombenabwurf von Nagasaki. Aber der Sonderzug wollte nicht kommen. Wieder war ein halbes Jahr vorbei. Einmal mehr hörte der Regen unvermittelt auf, der Schlamm trocknete aus, wurde hart und überzog sich mit einem Netz schwarzer Risse. Dann endlich stand eine Lokomotive schnaubend und rauchend vor dem Prellbock. Die Goldkisten wurden eingeladen, nach Dakar geschafft und dort auf die Île de Clairon umgeladen. Im Oktober 1945 betrat Louise nach 5 Jahren Abwesenheit wieder französischen Boden. Braun gebrannt und schlank wie als junges Mädchen, nur dass ihr Haar jetzt grau war. Wer ist da? Louise. Wer? Louise. Wer? Louise Janvier. Die kleine Louise? Genau. Na, sowas. Ja. Kommen Sie herein. Geradeaus durch den Flur. Ich bin im Wohnzimmer. Leon ist nicht da. Sie sind allein. Die Kinder sind in der Schule. Das ist gut. So sehen Sie also aus. Ganz wie auf der Fotografie, die Sie geschickt haben. Die Haare sind weiß geworden. Auf den Fotos ist man immer jünger als in Natura. Geht es Ihnen gut? Auch wissen Sie, am liebsten sitze ich einfach hier am Fenster, in der Sonne, wie eine Stubenkatze. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Und wenn ich Hunger habe, esse ich. Eigentlich habe ich ständig Hunger und bin dauernd müde, wenn ich nicht gerade schlafe. Sie gehen überhaupt nicht mehr aus dem Haus? Ich bin so viel umhergerannt all die Jahre. Jetzt will ich nur noch hier an der Sonne sitzen. Alles andere ist mir egal. Ich habe so viel an der Sonne gesessen in den letzten Jahren. Wollen Sie was abhaben? Ich habe hier Himbeerkuchen und Schlagsahne. Die beiden Frauen aßen langsam und schweigsam. Und sie reichten einander Zucker, Schlagsahne und Servietten. Sie sollten ihn besuchen. Er würde sich freuen. Meinen Sie? Was ist schon dabei nach so vielen Jahren? Wann soll ich kommen? Nicht hier. Gehen Sie zum Arsenalhafen. Dort hat er ein Boot. Blau-weiß. Und es heißt Fleur de Miel. Louise und Leon trafen einander oft am Arsenalhafen. Wenn es regnete, blieben sie in der Kabine. Sonst saßen sie auf der Holzbank am Heck oder gingen am Kanalufer spazieren. Aber erst Ende der dritten Woche zogen sie zum ersten Mal in der Kabine die Vorhänge zu. Sie kauften ein Grammophon und Schallplatten von Edith Piaf, später von Georges Brassens und Jacques Brel. Sie freundeten sich mit den anderen Bootsbesitzern an und riefen sie beim Vornamen. Manchmal luden sie sie zum Aperitif. Wenn jemand fragte, wie lange sie schon verheiratet seien, antworteten sie, seit bald 30 Jahren. Aber ausnahmslos jeden Abend pünktlich um 7:15 kehrte Louise zurück in ihre Wohnung im Marais, die ihr die Banque de France besorgt hatte, und Leon machte sich auf den Heimweg in die Rue des Écoles, um mit Yvonne und den Kindern das Abendessen einzunehmen. Danach half er den Kleinen bei den Hausaufgaben, spielte Karten mit den Großen und legte sich dann neben Yvonne schlafen. In der Rue des Écoles wurde Louises Name niemals ausgesprochen und das Hausboot am Arsenalhafen mit keinem Wort erwähnt. Dabei forderte Yvonne keineswegs das Aufrechterhalten eines falschen Scheins. Sie verlangte lediglich, dass man ihre Würde respektierte und auf Plumpheiten verzichtete. Dann kam die Zeit, da die Kinder eins ums andere auszogen. Yvonne litt nicht unter der zunehmenden Einsamkeit, sondern nahm sie hin als den natürlichen Lauf der Dinge. Für sich selbst wünschte sie nichts mehr als Sonnenlicht, reichlich Nahrung und beliebig viel Schlaf. Im Winter 1958, als auch der kleine Philipp in den Militärdienst eingerückt war, ließ sie sich im Wohnzimmer ein Fernsehgerät installieren. Am liebsten schaute sie sich Boxkämpfe und Autorennen an. Eines Morgens im Mai 1961 schließlich bemerkte sie, als sie sich mit dem Waschlappen über den Hals fuhr, eine kleine harte Geschwulst unterhalb des rechten Ohrs. Die Geschwulst wurde von Tag zu Tag größer. Dann bildete sich auch unter dem linken Ohr eine. Das geht vielleicht von allein wieder weg. Vielleicht geht's weg, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall muss sich der Arzt das anschauen. Nein. Doch. Nein. Das kann gefährlich sein. Willst du vielleicht daran sterben? Nicht unbedingt. Aber wenn der Herrgott will, dass ich gehe, werde ich gehen. Dem Herrgott ist das doch egal, ob du bleibst oder gehst. So dummes Huhn. Der hat eine Menge andere Dinge um die Ohren. Na also. Aber mir ist das nicht egal. Und ich sage dir, das muss man operieren. Bist du vielleicht Arzt? Nein. Aber ich habe Augen im Kopf und ein Gehirn zwischen den Ohren. Das habe ich auch. Und deshalb sage ich dir, lass mich in Frieden. Wenn ich gehen soll, dann gehe ich. Einfach so? Ganz einfach. Und so wuchsen die Geschwülste an Yvonnes Hals weiter und drückten ihr buchstäblich die Kehle zu. Nach ein paar Wochen kam die Nacht der großen Atemnot, in der sie nur noch mit Mühe sprechen konnte. Léon nahm sie in die Arme. Yvonne schlief ein. Auf den Tag, ein Jahr nach Yvonnes Beerdigung, trafen sich Louise und Léon frühmorgens am Arsenalhafen. Es war ein frischer, klarer Tag. Die Sonne war eben über den Häusern am Boulevard de la Bastille aufgegangen. Louise und Léon waren sonntäglich gekleidet, obwohl es ein Dienstag war. Sie waren nun beide 62 Jahre alt, ein gesundes, glückliches und schönes Paar. Louise hatte Käse, Brot und Schinken mitgebracht. Er hatte Wasser, Cidre und Rotwein dabei. Bist du sicher, dass der Kahn nicht untergeht? Ganz sicher. Ich habe den Rumpf alle 2 Jahre geputzt und frisch gestrichen. Und der Motor ist tipptopp. Dann lass uns gehen. Es ist endlich Zeit. Louise und Léon gingen an Bord, verstauten die Vorräte in der Kabine und starteten den Motor. Dann machten sie die Leinen los, legten ab und fuhren aus dem Hafenbecken hinaus auf die Seine und flussabwärts dem Ozean entlang.